Abschnitt 8 aus die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Oberton. Rinas Zita. Den ganzen Tag war der junge Pamphilio unruhig durch die Kammern seines Palastes gegangen und über die große Gartenterrasse, von der man auf ganz Rom hinsah mit seinen weißen Kuppeln. Er hatte nichts zu tun und nichts denken können, denn sein Herz schlug unruhevoll und er wusste nicht, was dieses Schlagen bedeuten sollte. Ein fieberndes Schaudern ging durch seine Glieder und trieb ihn aus einem Sessel in den anderen, und vergebens forschte er in sich hinein, was der Ursprung dieser Unrast sein möge. Am Abend nahm er den Dichter Virgilius vor und las jene vierte Eklose, in der der heidnische Prophet mit fernen, spektralen Worten die Ankunft eines Heilandes zu künden scheint. Er las die rätselvollen Strophen zerstreuten Sinnes durch und dachte kaum viel dabei, aber als er an den Vers kam, Jam redet et Virgo, redeunt Saturnia regna, da brannte es in seinem Herzen lichterloh, und eine große warme Welle ging durch seinen Körper. Und da wusste er, was ihm war, und erkannte, dass er die Donna Saturnia liebte, die Frau des Ritters Aldobrandini, die er gestern beim Feste gesehen hatte. Sie hatte ein rotes Kleid getragen, das ihre Schultern freiließ, und einen Kranz von Narzissen in ihrem braunen Haar. Und er hatte sie geliebt und diese Liebe, ohne sie zu wissen, in seinem Herzen getragen, bis der Dichter Vergil durch den Zaubergleichklang eines Namens die Schleusen der Leidenschaft öffnete. Pamphilio lächelte über die zierliche Wendung des Abenteuers, und als er den Band des Mantuanas auf den Tisch legte, sagte er leise, »Sie nennen dich Virgilius Marco, aber ich nenne dich Virgilius Lino, den Kuppler.« Dann stand er auf und streckte die Arme und schritt immer noch lächelnd in seine Waffenkammer. Da hingen die kostbaren Degen an den Wänden und Dolche, die von berühmten Meistern herstammten und mit orientalischen Steinen verziert waren. Und mit der Gebärde des genießenden Kenners nahm er manch Stück in die Hand und prüfte sinnend seine künstlerische Marke. Am nächsten Morgen in der kühlen Frühe fanden die Wächter den Ritter Aldobrandini, den Gatten der Madonna Saturnia, tot auf der Straße liegen, mit einem Dolche im Rücken. Sie zogen die Waffe heraus und brachten sie dem Präfekten, der über den Vorfall einen Bericht abfasste wie folgt. Der Signor Aldobrandini ist in der letzten Nacht tot in der Via Sistina gefunden worden, mit einem Dolche im Rücken. Dieser Dolch hat einen Griff von Elfenbein, der in geschnitzter Arbeit den Riesen Atlas darstellt, wie er die Weltkugel trägt. Und das ist ein ganz erstaunliches Werk und mit schönster Kunst gemacht, wie es nur ein ganz großer Meister ersonnen und erschaffen haben kann. Und wie am Abend dieses Tages großer Empfang am Hofe war, stand der Präfekt bei den schönen Damen und erzählte ihnen, »Ich sage euch, Signoren, dieser Dolchgriff ist ein Wunderwerk der Schnitzkunst, reich und doch herb, und voll schwellenden Lebens, wie die ewige Natur. Werden wir den großen Völkern der antiken Zeit nicht immer ähnlicher, da wir die Gegenstände des täglichen Umganges mit heiliger Kunst zieren und veredeln?« Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jesse Desserus, 2024.